Kapitel 8. Samstag, 20. Mai, Vormittag. Heute ist Samstag, Wochenende. Kolja hat keine Schule und er hat Geburtstag. Er kommt um 9 Uhr in die Küche. Alle sitzen schon beim Frühstück und warten auf ihn. Auf dem Tisch stehen ein Kuchen, sein Lieblingskuchen, und ein Geschenk. Er macht es auf. Ein Handy. Cool. Um 10:30 fährt Kolja mit Paul zum Sportplatz. Heute hat die Mannschaft ein Spiel. Aber um 3 musst du wieder zu Hause sein. Dann essen wir. Was gibt es denn? Fragt Kolja seine Mutter. Das sag ich nicht. Eine Überraschung. Das Fußballspiel ist toll und Kolja spielt gut. Nein, nicht nur gut, sehr gut. Koljas Mannschaft, der SV Rasentreter, gewinnt. Jungs und Mädels, das war super heute. Der Trainer ist glücklich. Kommt noch in die Kantine. Kolja duscht lange und geht dann in die Kantine. Alle anderen warten schon. Dann singen sie ein Geburtstagslied. Danke, danke. Kolja freut sich sehr und alle gratulieren ihm. Und dann bekommt er noch ein Geschenk. Aufmachen, aufmachen, rufen ein paar. Kolja kann es nicht glauben. Danke, vielen Dank, das Trikot von Sheva, das ist mein Lieblingsspieler. Woher wisst ihr das? Wir wissen alles, sagt der Trainer und lacht. Sie sitzen noch ein bisschen zusammen, trinken Saft und essen Kuchen. Aber dann ist es schon 3:15 und Kolja fährt schnell mit dem Rad nach Hause.